vieles, wenn auch noch nicht alles ist Schock. Und kommst du, um uns niederzumachen, so schaffst du es nicht. Denn nach jedem deiner Schläge stehen wir doch wieder auf und wir brüllen sie ins Gesicht. Tod sind wir noch lange nicht. Tod, doch sind wir noch lange nicht. Die Ämter sind geschlossen, keine Angst vor Atemnot. Und selbst wenn der Kopf anschwillt,